Wie wir wissen, hat die Stadt Hamburg auch eine lange Tradition von Widerständen in der Geflüchtetenbewegung. Es gab hier lange das Camp der Geflüchteten aus Lampedusa, bis die Stadt Hamburg und der Senat sich entschieden hat, rabiat dagegen vorzugehen. Das ist im Moment ein Trend der Bundesregierung in Deutschland. Wie ihr wisst, werden einfach so von heute auf morgen Kriegsgebiete zu sicheren Zonen erklärt. In Afghanistan sterben Menschen, und zwar nicht erst seit gestern und auch nicht erst, seitdem die Bundesregierung dort einmarschiert ist, sondern Afghanistan hat eine lange, lange Tradition von imperialistischen Interventionen, worunter die Bevölkerung zu leiden hat. Die deutsche Bundesregierung möchte sich freisprechen von ihrer Verantwortung und von ihrer Schuld. Die deutsche Bundesregierung ist schuld daran, dass die Menschen in Afghanistan nicht nur sterben, sondern dass die Menschen, die dort auch überleben, in solch absurdem Elend ihr Dasein fristen müssen, dass sie gezwungen sind, sich zu Fuß auf den Weg zu machen nach Europa. Sie haben die Hoffnung, dass sie hier aufgenommen werden, dass ihnen hier ein besseres Leben gewährt wird. Doch stattdessen werden ihnen perfide Zahlungen angeboten, die sie einmalig bekommen, mit denen sie dann jedoch nach Afghanistan wieder zurückkehren müssen. Wenn dann dort Anschläge passieren in den Gebieten, die angeblich als sichere Zonen deklariert wurden, dann werden sie vielleicht heute oder morgen nicht abgeschoben, aber nicht, weil die deutsche Bundesregierung eingesehen hat, dass ihre mörderische Politik falsch ist, sondern um die Behörde dort und die deutsche Botschaft nicht überfordern zu wollen. Wie absurd kann es denn noch werden? Deswegen sind wir hier auf der Straße gegen die G20, die verantwortlich sind für diese unmenschliche, mörderische Flüchtlingspolitik, die wir ablehnen. Wir sind für offene Grenzen. Wir sind dafür, dass jeder Mensch, egal wo er geboren ist, das Recht hat, dort zu leben, wo er möchte. Dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat, dass es keine Unterschiede gibt in der Staatsbürgerschaft, die jemand hat, dass nicht jemand, der einen deutschen Pass hat, um die ganze Welt reisen kann, wann immer er möchte. Doch jemand, der zum Beispiel vom afrikanischen oder dem asiatischen Kontinent stammt, monatelang sich um Visa bewerben muss, viele hunderte Dollar ausgeben muss, und dann wird das Visum doch abgelehnt, einfach weil man am falschen Ort geboren ist. Wir sind dafür, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, dass die Grenzen abgeschafft werden, dass jetzt aktuell konkret Europa seine Grenzen sofort aufmacht für alle Menschen, die nach Europa fliehen möchten, dass sichere Fluchtwege geschaffen werden von Nordafrika, dass sichere Fluchtwege geschaffen werden aus Syrien, aus der Türkei, aus asiatischen Ländern, die noch so weit entfernt von uns liegen, dass manche von uns selber noch nie einmal da gewesen sind. Wir fordern eine antirassistische Bewegung, die ganz Europa und die ganze Welt vereint. Wir fordern, dass Menschen wie Donald Trump, deren Staatspolitik der Rassismus ist, deren Staatspolitik der Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit geworden ist, durch eine internationale antirassistische Bewegung von der Macht abgesetzt und durch eine rätedemokratische Regierung ersetzt wird. Donald Trumps Tage sind gezählt, denn bereits jetzt formiert sich Widerstand in den USA und auch in Europa gegen ihn. Donald Trump ist dafür verantwortlich, dass die sogenannte Mutter aller Bomben auf Afghanistan geworfen wurde. Die afghanische Bevölkerung, die Revolutionären in Afghanistan, die Unterdrückten in Afghanistan werden sich dagegen zur Wehr setzen. Und es ist unsere Aufgabe, hier mit ihnen solidarisch zu sein, sie unterstützen, wo wir können, um eine demokratische Gesellschaft in Afghanistan aufzubauen, aus der niemand mehr flüchten will, sondern aus der vielleicht die US-Amerikaner bald flüchten wollen, um sich mal in einem demokratischen Afghanistan so richtig wohlzufühlen. Doch dafür brauchen wir eine internationale, starke, revolutionäre Bewegung, die vielleicht heute in ihren Anfängen hier auf der Straße ist, die morgen weiter organisiert werden muss und die übermorgen stark genug ist, um alle reaktionären Regime der Welt zu zerschlagen. Es gibt nur eine Lösung und diese Lösung ist die Revolution.